Heute mit Pastor Joseph Prince. Hör zu, Glaube bedeutet nicht, die Realität zu leugnen. Josua und Kaleb sagten nicht, nein, nein, da sind keine Riesen, ich sehe keine Riesen. Nein, der Geist des Glaubens erkennt das Problem an. Aber er vergleicht es mit Gott. Das Problem ist real, aber Gott ist größer. Es liegt in unserer menschlichen Natur, uns an das Sichtbare zu klammern, an das Greifbare, an das, was wir mit unseren fünf Sinnen erfassen können. Deshalb wollte das Volk Israel ein goldenes Kalb. Deshalb sagten sie zu Gott, wir wollen einen König wie die anderen Völker. Gott sagte, ich werde euer König sein. Aber sie sagten, nein, wir wollen einen König, den wir sehen können. Gott sagte, ich werde euer König sein. Aber sie sagten, ja, aber du bist unsichtbar. Unser Fleisch sehnt sich nach dem, was sichtbar, greifbar und fühlbar ist. Doch Gott lebt in der unsichtbaren Welt. Die Bibel sagt in 2. Korinther 4, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, was auch immer du gerade durchmachst, Gott nennt es leicht. Hör mir gut zu, egal welche Schwierigkeiten du gerade hast, sie sind nur vorübergehend. Ich sage es noch einmal, sie dauern nur eine Weile. Und weißt du was? Sie bewirken etwas für dich. Wenn dein Leben gerade leicht und sorgenfrei ist, dann ist das hier nicht für dich. Denn dann geschieht nichts, das für dich arbeitet. Aber für alle, die Herausforderungen und Schwierigkeiten erleben, euch gilt das. Eure Bedrängnis bewirkt für euch eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Gewichtig wie die Trauben aus dem gelobten Land. Und nicht etwas Vorübergehendes, sondern etwas Ewiges. Nicht nur ein kleines bisschen, sondern eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ich sage es noch einmal, eine gewichtige Herrlichkeit. Aber heißt das, dass jeder, der Schwierigkeiten durchmacht, automatisch mit Herrlichkeit herauskommt? Nicht unbedingt. Lasst mich kurz auf diese gewichtige Herrlichkeit eingehen. In der Bibel bedeutet das Wort Fluch etwas Leichtes, wie Dampf, Wasserdampf, der nach oben steigt. Etwas, das keine Substanz hat. Das Wort Herrlichkeit hingegen, auf Hebräisch Kavod, bedeutet schwer. Es gibt Menschen, die irgendwo hingehen und niemand bemerkt sie. Und dann gibt es Menschen, die einen Raum betreten und ihre Präsenz ist sofort spürbar. Sie haben einfach Ausstrahlung. Ich habe es schon erlebt, dass eine Frau aus unserer Gemeinde in ein Modegeschäft kam. Es war leer und plötzlich strömten die Leute hinein. Ich habe es in Food Courts gesehen. Eine Gruppe aus unserer Gemeinde setzt sich hin. Vorher war der Platz leer. Und auf einmal füllt sich alles mit Menschen. Das ist Herrlichkeit. Wir zogen in dieses Gebäude hier und jetzt blüht alles hier im Umfeld auf. Warum? Weil wir den Segen bringen. Der Segen ist dort, wo du bist. Selbst deine Schwierigkeiten arbeiten für dich. Sie bewirken eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das bedeutet, dass deine Worte Gewicht haben werden. Heißt das, dass jeder, der durch Probleme geht, automatisch diese Herrlichkeit empfängt? Nein, es geht weiter. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. All diese Segnungen, all diese Herrlichkeit, sie wirken für dich, wenn dein Blick auf das Unsichtbare gerichtet ist. Nicht auf das Sichtbare. Auf das Unvergängliche, nicht auf das Vergängliche. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, also vergänglich. Sag mal, vergänglich. Wenn der Arzt dir dein Röntgenbild zeigt und sagt, da ist ein schwarzer Fleck, dann sagst du vergänglich. Amen. Amen. Das gilt für alles in dieser Welt. Wenn du in dein Portemonnaie oder auf dein Konto schaust und da steht Kontostand 0 Euro, kannst du es sehen? Ja. Dann sagst du vorübergehend. Amen. Also, wenn du deinen Freund fragst, bin ich hässlich? Und er sagt ja, dann sagst du vergänglich. Wenn man sehen kann, gute Nachricht, es ist vergänglich. In Gottes Ordnung, so wie Gott die Dinge sieht, ist alles, was wir sehen können, vergänglich. Aber die Dinge, die man nicht sehen kann, das Unsichtbare, das ist ewig. Ist Gott sichtbar? Nein. Ist Gott hier? Ja, Gott ist ewig. Engel sind ewig. Segen ist ewig. Die Bibel sagt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen in Christus. Du kannst den Segen nicht sehen, aber seine Auswirkungen. finanzieller Segen, Gesundheit, eine wiederhergestellte Ehe. Wasser verwandelt sich in Wein in dieser Ehe. Was du siehst, sind die Auswirkungen des Segens. Den Segen selbst kannst du nicht sehen. Er ist unsichtbar, er ist ewig. Auch der Teufel ist ein Geist. Und weil er ein Geist ist, kann er nicht einfach verschwinden oder vernichtet werden. Deshalb wurde die Hölle erschaffen. Satan wurde von Gott geschaffen. Er war einst ein Engel. Er ist ein gefallener Engel. Und genau wie Engel ewig sind, sind auch Dämonen ewig. Jesus sagte, dass die Hölle für den Teufel und seine Engel bereitet wurde, nicht für Menschen. Aber wer Jesus ablehnt, wer Gottes Güte ablehnt, wer Gottes Liebe ablehnt, folgt in Wirklichkeit dem Teufel und endet an einem Ort, der nie für Menschen bestimmt war. Überleg mal. Unsere menschliche Natur, unser Fleisch, sagt, ich will es sehen, ich will es sehen. Es verlangt nach etwas, das sichtbar und greifbar ist. Gott erfüllt alle meine Bedürfnisse. Schau mal, mein Portemonnaie. Worauf siehst du? Solange dein Blick auf das Sichtbare gerichtet ist, kann deine Not nicht für dich arbeiten. Die Bibel sagt, dass Mose mit 120 Jahren starb und dass seine Augen nicht schwach wurden und seine natürliche Kraft nicht nachließ. Er ging zu Fuß auf den Berg, um zu sterben. Er stieg den Berg hinauf. Manche von euch haben Mühe, einen kleinen Hügel hochzugehen. Aber Mose mit 120 Jahren stieg auf einen Berg. Es gibt eine ganze Predigt darüber mit dem Titel »Die Geheimnisse von Jugend und Kraft«. Ihr könnt sie euch besorgen, ich will hier nicht ausführlich darauf eingehen. Doch ich will euch eines verraten. Die Bibel gibt uns einen Einblick in das Geheimnis von Moses Kraft. In Hebräer 11 heißt es, dass Mose standhaft blieb, weil er den sah, der unsichtbar ist. Seine Augen waren immer auf Jesus gerichtet. Er sah den Unsichtbaren. Aber die Welt sagt, nur das, was sichtbar ist, ist real. Unsichtbares ist nicht real. Das ist Unsinn. Atome sind unsichtbar. Und doch wissen wir, dass sie real sind. Der Stuhl, auf dem du sitzt, er ist sichtbar. Aber wir wissen, er ist nicht ewig. Alles, was du sehen kannst, ist vergänglich. Deshalb müssen wir aufhören, uns auf das zu verlassen, was wir sehen, fühlen und berühren können. Wir müssen lernen, uns im Bereich des Unsichtbaren zu bewegen. Denn das ist unsere wahre Heimat. Wir sind hier im Himmel. Gerade jetzt hier umgeben uns unzählige Engel. So wie damals, als Elisa und sein Diener in einer Stadt waren und eines Morgens aufwachten, umgeben von feindlichen Truppen. Elisas Diener geriet in Panik. Aber Elisa sagte, Herr, öffne ihm die Augen. Und Gott öffnete ihm die Augen. Und plötzlich konnte der Diener sehen. Und hinter der feindlichen Armee sah er eine noch viel größere Armee. Er sah Wagen aus Feuer. Er sah Engelheere hinter den Truppen der Feinde. Diese Engel waren die ganze Zeit dort gewesen. Elisa betete nur, dass Gott ihm die Augen öffnete, damit er es sehen konnte. Der Herr ist immer bei dir. Lerne, im Unsichtbaren zu leben. Lass dich nicht vom Teufel durch das Sichtbare einschüchtern. Der Teufel will dir ständig Dinge zeigen. Schau, wie groß dieser Tumor ist. Schau, wie schlimm es aussieht. Schau, wie ausweglos das ist. Er will dir alles Mögliche einreden. Und die schlimmste Art der Lüge ist die religiöse Lüge. Wenn dir jemand sagt, Gott will, dass du leidest, Gott will, dass du diese Krankheit trägst, Gott will, dass dein Kind krank ist. Wenn man das predigt, dann fangen Menschen an, diesen Unsinn zu glauben. Und doch, wenn es um ihre eigenen Kinder geht, rennen sie zum Arzt. Wenn sie wirklich glauben, dass Gott ihr Kind krank machen will, hätten sie kein Recht, medizinische Hilfe zu suchen. Wenn es um ihr eigenes Kind geht, werfen Sie Ihre ganze Theologie und Ihre lächerliche Doktrin über Bord. Jesus sagte, wenn ihr als menschliche Väter euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch Gutes geben? Bitte verleumde Gott nicht. Er hat dich nach seinem Bild geschaffen. Wir wollen das Beste für unsere Kinder, Gott erst recht für uns. Was schmerzte Gott am meisten? Dass sie nicht ins gelobte Land wollten. Also sagte er schließlich, gut, ihr werdet nicht hineingehen. Übrigens, bist du Single? Wir können sehen, dass du Single bist. Das ist vergänglich. Amen. Halleluja. Ich sehe das Unsichtbare, groß, dunkelhaarig, gut aussehend. Schauen wir uns mal Hebräer Kapitel 3 an. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Gottes Geist spricht jetzt. Er gibt uns eine neue Chance, damit wir nicht denselben Fehler machen wie das Volk Israel damals. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Achtet auf das Wort meine Werke. Eigentlich hätte ich erwartet, dass Gott sagt mein Gericht, aber nein, er sagt meine Werke. Solange du nicht zur Ruhe kommst, bist du ständig am Arbeiten. Und dann siehst du Gottes Werke, aber nicht so, wie er es sich wünscht. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn. Hier haben wir also zwei Dinge, meine Werke und meine Wege. Offensichtlich hat der Großteil Israels seine Wege nicht verstanden. Aber Josua und Kaleb haben sie erkannt. Sie haben verstanden, wie Gott handelt. Und wie genau sind Gottes Wege? Das sehen wir gleich. Dann sagt Gott, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, Moment mal, eigentlich hätte Gott doch sagen sollen, sie sollen nicht in mein Land eingehen. Denn hier geht es um Kadesh Barnea, das gelobte Land. Warum sagt er stattdessen meine Ruhe? Weil es heute für uns nicht um ein physisches Land geht. Unser gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließen, mit Weinbergen, die wir nicht gepflanzt haben, und Zisternen, die wir nicht ausgehauen haben, ist die Ruhe. Es ist der Ort, an dem du zur Ruhe kommst, auch wenn du noch nichts Sichtbares siehst, auch wenn die Heilung noch nicht sichtbar ist, auch wenn die Versorgung noch nicht da ist, auch wenn dein Sohn oder deine Tochter noch nicht von der Sucht befreit ist. Du sagst trotzdem, Herr, ich danke dir, ich bin in deiner Ruhe. Du kämpfst diesen Kampf. Ruhe. Ich sage es noch einmal, Ruhe. Schau dir den Gegensatz an. Gottes Zorn, Gottes Ruhe. Das Gegenteil von Gottes Zorn ist nicht Liebe, es ist Ruhe. Wenn du zur Ruhe kommst, gefällt das Gott. Habt Acht, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt oder ermutigt einander vielmehr jeden Tag. Gott sei Dank für soziale Medien und Messenger-Dienste. Heute kannst du jemanden ermutigen, auch wenn du nicht in seiner Nähe bist. Und die Bibel sagt, jeden Tag. Ermutigt einander täglich, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Hier steht Sünde in der Einzahl, das bezieht sich auf Unglauben. Kennst du das? Plötzlich hast du den Impuls, jemandem zu schreiben. Warum? Vielleicht beginnt diese Person gerade harte Gedanken über Gott zu entwickeln. Unser Fleisch neigt dazu, Gott falsch zu sehen. Und der Feind flüstert uns negative Gedanken ein. Doch dann kommt deine Nachricht und diese Person fühlt sich ermutigt. Sie rutscht nicht in den Unglauben ab. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Unglaube ist das, was Gott am meisten hasst. Unglaube. Lasst uns darauf achten, dass niemand zurückbleibt, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Und diese Ruhe ist nicht der Himmel. Im Himmel gibt es keine Riesen mehr, keinen Kampf. Aber als das Volk Israel ins gelobte Land kam, gab es dort noch Feinde zu besiegen. Das zeigt uns, diese Ruhe ist nicht der Himmel. Im Himmel gibt es keine geistlichen Schlachten mehr. Das Einzige, wovor wir uns fürchten sollen, ist, nicht in seine Ruhe einzugehen. Fürchtet, dass ihr nicht in die Ruhe kommt. Fear that you're not restful. Bist du gerade in der Ruhe? Ja, ich weiß, das Problem ist noch nicht gelöst. Ja, ich weiß, die Herausforderung ist noch da. Du kannst sie sehen. Du kannst sie berühren. Aber Gott fragt dich, kannst du trotzdem in meiner Ruhe bleiben? Denn diese Situation ist vergänglich. Die Werke sind längst vollbracht. Weiter. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Also die gute Nachricht wurde uns genauso verkündet wie den 12 Kundschaftern und dem Volk Israel. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Sie glaubten Josua und Kaleb nicht, weil sie es nicht mit dem Glauben gemixt haben. Ihr Mixer war kaputt. Sie hörten es, aber sie glaubten es nicht. Genau das ist auch heute noch das Problem vieler Menschen. Manche von euch sitzen hier, denken aber schon ans Mittagessen. Ihr hört zu, aber denkt an die Serie von gestern und könnt es kaum erwarten, weiterzuschauen. Ihr seid da, aber nicht wirklich präsent. Ihr hört meine Worte, doch verbindet sie nicht, mixt sie nicht mit Glauben. Ladies, ihr kennt das doch, oder? Euer Mann sitzt neben euch, nickt ab und zu, aber ihr wisst genau, dass er mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Ihr habt nicht dieses Problem? New Creation Church. Hier sind alle voll da. Schauen wir weiter. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Ganz einfach. Wie trittst du in Gottes Ruhe ein, indem du glaubst? Wenn Gott sagt, mein Sohn hat deine Krankheiten getragen und durch seine Wunden bist du geheilt, was sagst du dann? Herr, ich glaube. Und der Teufel sagt, aber du siehst es doch. Dann sagst du, ich glaube. Der Teufel, aber du spürst es doch. Du sagst, ich glaube, Herr, ich glaube, dass ich geheilt bin. Ich glaube dem Unsichtbaren, nicht dem Sichtbaren. Das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ewig. Die Worte des Teufels, die Worte Gottes. Amen. 10 Kundschafter, 2 Kundschafter. And all spies. Josua und Kaleb kamen ins gelobte Land. Halleluja. Gott sagt, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Kannst du das glauben? Gott hat alles in deinem Leben bereits vorbereitet, bevor du geboren wurdest. So wie liebende Eltern alles vorbereiten, bevor ihr Kind auf die Welt kommt. Sie streichen das Kinderzimmer, kaufen Kleidung, besorgen ein Bett, richten alles her. Und wenn das Baby kommt, kommt es in eine vorbereitete Welt. Wie viel mehr dein himmlischer Vater. Er hat alles vorbereitet. Alle Werke waren bereits vollendet, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Aber Pastor, wie kann das gehen? Wie kann Gott? Genau deshalb ist er Gott und du nicht. Aber Pastor, woher nimmt Gott die Zeit für all das? Gott hat die Zeit geschaffen. Gott nimmt sich nicht Zeit, er gibt Zeit. Wir sind diejenigen, die sich Zeit nehmen. Gott lebt außerhalb der Zeit. Er kennt dein Ende, bevor dein Anfang überhaupt begonnen hat. Er hat alles für dich vorbereitet. Und wenn du auf ihn hörst, wird dein Leben leicht sein. Das bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen gibt. Aber Jesus sagte, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Innen drin wird es leicht sein. Die Bibel sagt, der Weg des Übeltäters ist hart. Amen. Jetzt will ich euch einen Schlüssel geben. Seid ihr bereit? Es geht um ein hebräisches Wort. Lechem. Ihr findet es in Bethlehem. Kommt euch das bekannt vor? Bethlehem. Jedes Mal, wenn ein hebräisches Wort mit Beth beginnt, bedeutet das Haus, zum Beispiel Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Und Bethlehem, Haus des Brotes. Jesus, das Brot des Lebens, wurde im Haus des Brotes geboren. Schauen wir uns das Wort Lechem an. Es bedeutet Brot, aber auch Essen, Nahrung. Doch Lacham, genauso geschrieben, bedeutet kämpfen, Krieg führen, eine Schlacht schlagen. Die Schreibweise ist identisch. Der einzige Unterschied? Die Punktierung, die kleinen Zeichen über und unter den Buchstaben, die die Aussprache verändern. Dasselbe Wort und doch zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen. Lechem, Brot, Nahrung, Lacham, kämpfen, Krieg führen. Sowohl Krieg als auch Brot. Warum? Warum hat Gott genau diese beiden Bedeutungen in ein einziges Wort gelegt? Schreib dir das irgendwo auf. Wenn du dich ernährst, kämpfst du. Essen ist Kämpfen mit dem Feind. Wir kämpfen nicht, indem wir kämpfen. Wir kämpfen, indem wir essen. Wenn du Gottes Wort isst, wird der Feind besiegt. Genau das tust du gerade während dieses Gottesdienstes. Du ernährst dich von Gottes Wort. Und während du dich ernährst, wird der Feind besiegt. Oft bemerkst du nach dem Gottesdienst, Gott hat sich um das Problem gekümmert. Du hast Zeit im Haus des Herrn verbracht, Zeit mit Gott. Und während du gegessen hast, hat er für dich gekämpft. Deshalb heißt es im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann sagt David weiter, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, ein reich gedeckter Tisch. Aber beachte, was hier steht, nicht in der Abwesenheit der Feinde, sondern mitten unter ihnen, während die Symptome noch da sind, iss. Während das Problem noch nicht gelöst ist, iss. Während die Abhängigkeit noch nicht gebrochen ist, iss. Denn Essen bedeutet Kämpfen. Essen bedeutet Siegen. Deshalb ist der einzige Kampf, den wir kämpfen sollen, der gute Kampf des Glaubens. In 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das Wort gut, das hier im Griechischen steht, ist nicht das normale Wort für gut, oi, sondern Kalos. Es bedeutet nicht einfach nur gut, sondern schön, edel, herrlich. Es ist also der schöne Kampf des Glaubens. Gott sagt, wenn du eine Herausforderung durchmachst, dann hast du nur einen Kampf. Den Kampf, im Glauben zu bleiben. Das ist dein einziger Kampf. Die Situation mag schwierig sein, aber du sagst, Vater, ich danke dir. Dieser Kampf ist deine Sache. Vater, meine Augen sind auf dich gerichtet. Danke, Vater, dass du dieses Problem bereits besiegt hast. Und der Teufel schreit, aber du siehst es doch noch. Und du sagst, Herr, meine Augen sind auf dich gerichtet. Hört ihr? Das ist dein Kampf. Und es ist ein schöner Kampf. Warum? Weil du gewinnst. Gott liebt es, wenn wir im Glauben stehen. Jedes Mal, wenn du im Glauben lebst, liebt Gott es. Er ruft die Engel und sagt, seht euch diesen Mann an, seht euch diese Frau an. Halleluja. Jetzt will ich dir 7 Worte der Gnade geben, die du in jeder Herausforderung nutzen kannst. Wenn ein Problem auftaucht, dann sprich diese 7 Worte leise für dich. Doch bevor ich sie dir gebe, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Eine der bekanntesten Israels. Bis heute kann man den Ort besuchen, wo sie stattfand. Das Tal ist fast unverändert geblieben. 1. Samuel 17 erzählt die Geschichte. Goliath stand dort und forderte das Volk Israel 40 Tage lang heraus. Jeden Tag schrie er, wer traut sich gegen mich zu kämpfen? Niemand traute sich. Dieser Riese war riesig. 3 Meter groß, vielleicht sogar 4, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall war er furchteinflößend und hässlich. Damals hatten Krieger oft Narben im Gesicht, die sie noch bedrohlicher erscheinen ließen. Und dann kam David. Als Goliath ihn sah, verachtete er ihn, weil er noch jung, rötlich und von schöner Gestalt war. Mit anderen Worten, er sah zu gut aus für einen Krieger. Er hatte kein vernarbtes Gesicht, keine raue, wilde Ausstrahlung. Er sah aus wie ein netter Junge. So wie Pastor Lawrence. Jeder würde sagen, der sieht nicht aus wie ein Kämpfer. Lawrence, sag einfach Dankeschön. Ich sage das im Glauben. Ich bin nicht bewegt von dem, was ich sehe. Nein, im Ernst, ich liebe Pastor Lawrence. Er ist wirklich ein gut aussehender Kerl. Preis den Herrn. Und schaut euch die wunderschöne Frau an seiner Seite an, seine Frau. Okay, genug von ihm. David war also jugendlich, rötlich und von schöner Gestalt. Aber hört mal zu, ihr jungen Leute. Ich habe die Bibel durch und durch studiert. Sie ist voll davon. Immer wenn es um Männer Gottes geht, um David, um Josef, um Absalom, erwähnt die Bibel, dass sie gut aussehend waren. Und wenn es um ihre Frauen geht, Rebekka, Rahel, heißt es immer, dass sie schön waren. Und selbst wenn sie anfangs nicht besonders attraktiv waren, wurden sie mit der Zeit schöner. Was bedeutet das? Gottes Volk sieht gut aus. Ich habe es in unserer Gemeinde erlebt. Menschen kamen und sahen nicht besonders gut aus, doch mit der Zeit wurden sie schöner. Nimm es dieses Jahr in Besitz. Gott hat dich berufen, gut auszusehen, nicht wie ein Philister. Vielleicht bist du hierher gekommen und siehst noch wie ein Philister aus, aber du wirst gehen wie David. David war noch jung, als er Goliath gegenüberstand. Er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister verfluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Und Davids Antwort, du kommst zu mir mit sichtbarem Schwert, mit sichtbarem Speer und mit sichtbarem Wurfspieß. Heute würden wir sagen, mit Raketen, Bomben, Panzern, Waffen. Aber David sagte, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, unsichtbar also ewig, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Der Herr wird dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, das Sichtbare. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Jetzt merk dir diesen Satz, lerne ihn auswendig. Lerne ihn zu flüstern, wenn du vor einer Herausforderung stehst. Sag es immer wieder, der Kampf ist die Sache des Herrn. Es ist nicht mein Kampf. Es ist nicht meine Last. Hörst du? Pastor Prince, meine Tochter gerät in schlechte Gesellschaft. Was soll ich tun? Denkst du, es ist dein Kampf? Nein, der Kampf ist die Sache des Herrn. Genauso wie der Zehnte dem Herrn gehört und du ihn nicht antasten sollst, genauso gehört der Kampf dem Herrn. Warum? Weil dein Arm nicht stark genug ist. Deine Sicht ist nicht weit genug, aber Gott ist stärker. Gott ist größer. Gott liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. Und er liebt deine Tochter mehr, als du sie liebst. Also sagt Gott, greife nicht zu den Waffen, der Kampf ist meine Sache. Aber Pastor Prince, David ist doch trotzdem Goliath entgegengetreten. Ja, aber wie? Mit einer Rüstung? Mit einem Schwert? Er ging als einfacher Hirtenjunge mit einer Schleuder. Weil er wusste, der Kampf ist nicht meine Sache, sondern die Sache des Herrn. Also fang an, deine Probleme mit anderen Augen zu sehen. Wenn der Teufel dich fragt, was wirst du jetzt tun, dann sag, der Kampf ist nicht meine Sache, sondern des Herrn. Immer wieder, Herr, das ist dein Kampf. Vielleicht wird es nicht so schnell gehen wie bei David, aber der Herr hört, was du sagst. Und er liebt es. Sein Arm ist stärker als deiner. Sag es immer wieder, der Kampf ist die Sache des Herrn. Das sind deine 7 Worte der Gnade für dieses Jahr. Wenn der Arzt dir eine schlechte Diagnose gibt, flüstere leise vor dich hin, der Kampf ist die Sache des Herrn. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Du kämpfst, indem du nicht kämpfst. Du kämpfst, indem du nicht kämpfst. Das ist der größte Kampf. Der Teufel will dich glauben lassen, dass Heilung irgendwo weit weg ist. Er will dir einreden, du bist noch nicht geheilt. Du musst dich anstrengen, um dorthin zu kommen. Du musst gehorsamer sein, um dorthin zu kommen. Du musst heiliger sein, um dorthin zu kommen. Du musst besser sein, um dorthin zu kommen. Aber so kommst du nie dahin. Die Wahrheit ist, du bist bereits dort. Du bist geheilt und der Teufel versucht dir, deine Heilung zu rauben. Also sag nein. Das ist ein Lügensymptom. Herr, das ist dein Kampf. Ich bin bereits geheilt. Das ist dein Kampf, Herr. Ich bin bereits geheilt. Das ist dein Kampf, Herr. Es ist so viel leichter zu wissen, dass man im Gebäude ist, wenn man schon drin ist.